Ich höre sie reden von Illuminaten, von Freimaurerlogen, die uns alle versklaven. Von Chemtrails und das Mann, jetzt für mein Gewand, für einen Angriff von Flugscheiben aus Neuschwabenland. Unsere Erde ist wohl und Riesenleben innen, während uns tödliche Strahlen tagtäglich durchdrehen. Unser Grundwasser wird systematisch verpestet, weil die CIA wieder neue Kampfstoffe testet. Bielefeld hat nie wirklich existiert, und wenn morgen irgendwo etwas Schlimmes passiert, hat es in Deutschland Tradition zuallererst zu vermuten. Dahinter stecken doch garantiert die Juden. Ja, Verschwörungstheorien sind einfach wunderbar. Verschwörungstheorien und alles wird klar. Verschwörungstheorien kennt heute jedes Kind. Verschwörungstheorien, ob sie wahr oder Lüge sind. Das ist die wahre Verschwörung gegen uns alle. Die wahre Verschwörung, eine tödliche Falle. Die wahre Verschwörung, doch ihr wollt sie nicht sehen. Denn sie einzugestehen ist viel zu unangenehm. Zu unangenehm. Zu unangenehm. Jugendschutz entmündigt jedes Kind, bis es genau wie die Erwachsenen sind. Das ist die wahre Verschwörung gegen uns alle. Die wahre Verschwörung, eine tödliche Falle. Erwachsen zu sein ist viel besser als ein Kind.